Erster lobt Gott. Ich danke Gott von ganzem Herzen. Ich danke ihm mit anderen Menschen. Zweiter, die Taten von Gott sind groß. Viele Menschen freuen sich über seine Werke. Dritter, alles, was Gott tut, ist wunderbar. Er tut immer das Richtige. Vierter, wir vergessen seine Wunder nicht. Gott ist gut und hilft uns. Fünfter, er gibt den Menschen Essen. Er hält seine Versprechen für immer. Sechster, er zeigt seinem Volk seine Kraft. Er gibt ihnen das Land von anderen. Siebter, was Gott macht, ist wahr und gut. Seine Regeln sind sicher. Achter, seine Regeln bleiben für immer. Er ist immer ehrlich und treu. Neunter, er hat sein Volk gerettet. Sein Versprechen gilt für immer. Sein Name ist heilig. Zehnter, Gott ehren ist der Anfang von Klugheit. Wer das tut, ist weise. Wir loben Gott für immer.